Bauen wir ein Raumfahrzeug fürs All und fliegen dann mit Überschall. Viel Luft gibt es nicht und auch wenig Licht. Und Sterne funkeln dort überall. Bauen wir ein Raumfahrzeug, bauen wir ein Raumfahrzeug, bauen wir ein Raumfahrzeug fürs All. Mit einer Rakete geht's zum Mars. Pass auf Mond und mach mal Platz. Die Marsmännchen sehen fast aus wie Kakteen. Die Party da oben wird ein Riesenspaß. Mit einer Rakete geht's zum Mars. Ein Raumfahrzeug, ein dreiteiliges Raumfahrzeug, bauen wir ein Raumfahrzeug fürs All. Unendliche Weiten, Baby.